Erdwegen gesetzet bist in Pein, gesetzet bist in Pein, hast du von meinetwegen, hast du von meinetwegen gesetzet bist in Pein, gesetzet bist in Pein. Dies ist der alte Sinn.